Es war eine Zeit der Freude. Skars Niederlage lag weit zurück und im geweihten Land herrschten Glück und Frieden. Da brachte der Wind eine Nachricht von Mufasa und neugierig versammelten sich alle Tiere um den Königsfelsen. Hoch auf dem Gipfel standen König Simba und Königin Nala, ihr Haus- und Hofmeister Sasu, der weise Rafiki und die Freunde der Familie, Pumba und Timon. Stolz trat Rafiki an den Rand des Felsens und streckte ein kleines Wesen dem Himmel entgegen. Das erstgeborene Löwenbaby von Simba und Nala. Dann zeigte er es den jubelnden Tieren. Und damit trat es ein in den ewigen Kreis des Lebens. Timon gab Pumba einen liebevollen Stoß. Ach, Pumba, ist der Kleine nicht schnuckelig? Dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten und du weißt ja, wer ihm alles beibringt. Glaub mir, Kumpel, das wird noch wie in alten Zeiten. Du, ich und der kleine Kerl. Es ist ein Mädchen. Mädchen? Oi! Die beiden Freunde fielen in Ohnmacht. Die ersten Jahre des kleinen Löwenmädchens, sie hieß Kiara, verstrichen rasch. Und bald war sie alt genug, um die Welt zu erkunden. Eines Morgens rannte Kiara neugierig davon, doch Simba blieb ihr voll väterlicher Sorge, dicht auf den Fersen. Kiara, hörst du mir zu? Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Du könntest dich verletzen oder zertrampelt werden. Oder mich sogar verlaufen. Und halt dich fern vom Schattenland. Sasu flatterte über ihnen. Dort verkehren nämlich niederträchtige und mörderische Außenseiter. Sasu hat recht. Man darf ihnen nie den Rücken kehren. Wirklich? Warum? Ein andermal. Geh jetzt spielen. Während Kiara im hohen Gras verschwand, rief ihr Vater Timon und Pumba zu sich. Ich will, dass ihr sehr gut auf Kiara aufpasst. Sonst läuft sie uns garantiert davon. Wir schaffen das, Simba, so sicher wie Warzenschweine stinken. Was? Das ist eine erwiesene Tatsache, gewöhn dich dran. Jungs, ich verlass mich auf euch. Gefahren können hinter jedem Felsen lauern. Kiara ahnte nicht, dass die beiden Freunde ihr folgten. Unbeschwert rannte sie weiter und kam zu einem sumpfigen Fluss, den man nur schwer überqueren konnte. Also sprang sie auf einen dahintreibenden Baumstamm und verlor prompt das Gleichgewicht. Aber es war nicht das trübe Wasser, mit dem sie Bekanntschaft machte. Es war ein anderer kleiner Löwe. Du kommst aus dem geweihten Land, man riecht's. Dieser unbekannte Junge trat einen Schritt auf sie zu, also machte Kiara einen Schritt zurück. Er machte noch einen Schritt vorwärts, sie einen rückwärts. Der Fremde drehte sich nach rechts, also drehte sie sich nach links. Was machst du da? Mein Vater sagt, man soll einem aus dem Schattenland nie den Rücken kehren. Tust du immer, was dein Vati dir sagt? Nein. Wetten doch. Wetten, dass du Vatis kleiner Liebling bist. Der eingebildete Kerl, sein Name war übrigens Kovu, sprang auf einen schwimmenden Stamm. Wer aus dem Schattenland kommt, braucht niemanden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ehrlich? Cool. Kiara folgte ihm. Diesen Löwenjungen wollte sie näher kennenlernen. Doch da bewegte sich einer der Stämme. Denn es war gar kein Baum, es war ein Krokodil. Und sein großes Maul öffnete sich, um Kiara zu verschlingen. Schnell weg! Die beiden versuchten zu fliehen, doch das Krokodil verfolgte sie. Erschreckt schauten sie sich um. Hier lang! Kiara sah eine kleine Insel in der Mitte des Flusses. Die beiden machten einen großen Satz übers Wasser. Geschafft! Es war ganz schön knapp. Ja. Plötzlich bewegte sich die Insel. Entsetzt bemerkten die Löwenkinder, dass sie auf einem ganzen Knäuel schlafender Krokodile gelandet waren. Ein Schwanz peitschte durchs Wasser und schleuderte Kovu in hohem Bogen durch die Luft. Er fiel ins Wasser und paddelte los, so schnell er konnte. Doch eines der Krokodile war direkt hinter ihm. Schon wollte es zuschnappen, da sprang Kiara ihm auf den Kopf und schloss so sein Maul. Gemeinsam flohen die Löwenkinder ans Ufer und kletterten schnell den Hang hinauf. Keuchend schauten sie auf die Krokodile hinunter. Kiara war über ihren Mut erstaunt und stolz zugleich. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh Mann, hast du die langen Zähne gesehen? Oh, sie machten immer... Beinahe hätte er mich mit Haut und Haaren gefressen. Aber dann bin ich ihm auf den Kopf gesprungen. Wir sind so ein gutes Team. Und du bist wirklich mutig. Kiara stolzierte davon, bereit, die Welt zu erobern. Nun war es Kovu, der Kiara folgte. Ja, du bist auch ziemlich mutig. Ich bin Kovu. Ich bin Kiara. Die beiden hatten das Gefühl, sie seien ganz allein auf der Welt. Sie wussten nicht, dass sich eine Löwin im hohen Gras verbarg, die Ohren spitzte und sich schnell noch tiefer duckte, als sie Kiaras Namen hörte. Fangen! Doch Kiara tollte sorglos um ihren neuen Freund herum. Sie wollte mit ihm Fangen spielen, aber Kovu saß reglos da. Spielen kannte er nicht. Also kauerte sich Kiara ins Gras und wedelte mit ihrem Hinterteil, als ob sie eine Beute anspringen wollte. Das verstand Kovu sofort und ein breites Grinsen huschte über sein Gesicht. Er nahm die gleiche Position ein und schon sprangen sich die beiden spielerisch knurrend an. Plötzlich tauchte Simba auf. Sofort trennte er die beiden. Mit einem Satz sprang nun auch die Löwin aus dem Gras und stellte sich schützend vor Kovu. Simba erkannte sie. Sira. Simba. Timon. Pumba. Schön, jetzt wo wir uns alle vorgestellt haben. Haut bloß ab aus unserem geweihten Land! Eurem geweihten Land? Dieses Land gehört es Ka. Ich habe dich damals von hier verbannt. Nimm jetzt dein Junges und komm nie wieder. Oh, kennst du noch nicht meinen Sohn Kovu? Er wurde persönlich auserwählt, um in Skars Pfotenstapfen zu treten, als Nachfolger und König. Kovu wurde als Letzter geboren, bevor du uns in das Schattenland verbannt hast, wo es wenig zu essen gibt und noch weniger Wasser. Du kennst die Strafe dafür, wenn man ins geweihte Land zurückkehrt. Aber das Kind kennt sie nicht. Wie auch immer, wenn du auf deinem Pfund Fleisch bestehst, bitte. Sira stieß ihren Sohn dem Rivalen vor die Füße. Der kleine Kovu zitterte und mit ängstlichen Augen blickte er in Simbas Seele. Würde dieser König der Löwen ihm wehtun? Doch Simba richtete seinen Blick glühend auf Sira. Nimm ihn jetzt und geh. Wir sind hier fertig. Oh nein, Simba. Wir haben noch gar nicht angefangen. Drohend sah Sira auf die kleine Kiara hinab, während ihr Sohn bereits in ihrem Maul baumelte. Als sich die beiden Feinde umdrehten, um ihrer Wege zu gehen, ließen Kiara und Kovu den Blick nicht voneinander. Ihre Freundschaft hatte gerade erst begonnen. Kovu? Kiara? Auf der langen Reise zurück zum Königsfelsen ließ Simba die anderen vorangehen, um in Ruhe mit Kiara sprechen zu können. Behutsam setzte er sie auf einen Felsen. Kiara, was hast du dir dabei gedacht? Du könntest tot sein. Papa, es tut mir so Bitte leid. Bitte versteh, ich will dir doch nichts Böses. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich weiß. Wenn dir etwas zustößt, würde ich es mir nie verzeihen. Eines Tages werde ich nicht mehr da sein. Und dann wirst du meine Stelle hier einnehmen müssen. Du bist ein Teil des ewigen Kreises des Lebens. Ich weiß. Vergiss es nicht. Also musst du vorsichtig sein. Du bist eines Tages Königin. Ich will aber nicht Königin werden. Das macht keinen Spaß. Das ist, als ob du keine Löwin mehr sein willst. Das ist ein Teil von dir. Genau wie ich. Es ist unsere Bestimmung. Auch du bist ein Teil des Ganzen. Solange du lebst, eines Tages wirst du es verstehen. Du fragst, was das Leben bringt, ob dir alles gelingt auf dieser Welt. Doch dein Leben fängt erst an, folgt nicht immer dem Plan, der der dir gefällt. Aber eins ist gewiss, dass hier niemand einsam ist. Nein, mit uns bist du niemals allein. Ja, wir stehen dir zur Seite bis in alle Ewigkeit. Wir sind mehr als wir sind, wir sind eins. Ewigkeit, Ewigkeit, wir sind eins. Ewigkeit, Ewigkeit, wir sind eins. Ich ein Teil von dir, um immer für dich da zu sein. Du erkennst irgendwann, was uns keiner nehmen kann. Wir sind stark, wir sind stolz, wir sind eins. Ewigkeit, Ewigkeit, wir sind eins. Zur gleichen Zeit fand im öden Schattenland ein ganz anderes Gespräch statt zwischen Kovus älterem Bruder Nuka und seiner Schwester Vitrani. Nuka, wo ist Kovu? Hast du ihn schon wieder da draußen allein gelassen? Hey, hier im Schattenland heißt es jeder Löwe für sich. Diese kleine Termite muss endlich lernen, für sich selbst zu sorgen. Mutter wird wütend sein. Du solltest doch auf ihn aufpassen. Ist mir doch egal. Warum bin ich nicht der Auserwählte? Ich bin der Älteste, ich bin der Kräftigste, ich bin der Klügste. Oh, diese Termiten! Ich könnte auch König sein, aber sie lässt es mich ja nicht beweisen. Ja, ja. Sag's ihr doch, du großer König. Durchglatt? Du wirst es schon sehen. Ach ja? Tu's doch gleich. Was? Oh, Mutter, Mutter, hallo! Grimmig hielt Sira ihren jüngsten Sohn im Maul, als sie das Lager erreichte. Schnell sprang Nuka auf sie zu, um sie zu besänftigen. Mutter, ich habe für dich ein paar Feldmäuse gefangen. Du findest sie. Na gut. Sira ließ Kovu unsanft fallen und wandte sich an Nuka. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Es war nicht seine Schuld. Ich bin ihm weggelaufen. Wo hast du dich rumgetrieben? Nirgendwo. Wer hat uns in die Verbannung geschickt? Simba. Wer tötete Scar? Simba! Und habe ich dich nicht ausdrücklich vor ihnen gewarnt? Verzeih mir, Mutter. Sie war gar nicht so übel. Ich dachte, vielleicht werden wir ihr Freunde. Freunde? Du wolltest die Königstochter herumkriegen, damit Simba dich mit offenen Armen empfängt? Welch ein Gedanke! Danke, du Wunderkind. Ich bin so stolz auf dich. Du hast den gleichen verschwörerischen Verstand, der dein Vorbild Skar so mächtig machte. Ich sehe schon vor mir, wie wir die Macht über das Land glorreich wieder an uns reißen. Ohne Nuka und Vitani zu beachten, nahm Sira ihren Sohn mit spitzen Zähnen auf und trug ihn in die Höhle. Viele Monate vergingen. Dann, in einer frostigen Nacht, saß der weise Rafiki in seinem Baum und sprach zu dem Geist von Mufasa, Simbas verstorbenem Vater. Oh, Mufasa, mit jedem Tag wird Kiara immer schöner. Eine starke Königin, auf die wir alle eines Tages sehr stolz sein werden. Doch das Löwenjunge Kovu wächst schnell heran und Sira füllt sein Herz mit Hass. Ich mache mir Sorgen, Mufasa. Es liegt was in der Luft. Da kroch ein frischer Wind in den Baum und rüttelte an den Kürbissen, die von der Decke hingen, bis einer zu Boden fiel und in zwei Hälften zerbrach. Hm? Du hast einen Plan? Was? Rafiki nahm die beiden Hälften und fügte sie zusammen. Kovu? Kiara? Zusammen? Das ist dein Plan. Bist du verrückt geworden? Das kann nicht gut gehen. Du bist schon viel zu lang da oben, Mufasa. Du hast dir den Kopf in den Wolken. Der Wind schüttelte ihn heftig. Schon gut. Okay, schon gut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ich vertraue dir. Ich hoffe nur, du weißt, was du da tust. Wirbelnd sauste der Wind um Rafiki und entschwand. Am nächsten Morgen in der Höhle von Sira saß Kovu stocksteif, während seine Mutter um ihn herumging. Plötzlich holte sie aus und versetzte ihrem Sohn einen Prankenhieb. Doch er rührte sich nicht. Du bist fertig. Ausgezeichnet. Deine Seele ist genauso schwarz wie die von Skar. Was ist deine Aufgabe? Ich werde Skar rächen und seinen Platz im geweihten Land einnehmen. Ja, was habe ich dich gelehrt? Simba ist der Feind. Und was musst du tun? Ich muss ihn töten. Du schaffst es. Am selben Tag versammelte sich Simbas Rudel, um Kiara Glück zu wünschen für ihre erste Jagd. Papa? Du musst mir versprechen, dass du mich das allein machen lässt. Versprichst du's? Na gut, ich versprech's dir. Zärtlich umarmte Kiara Vater und Mutter. Dann erspähten ihre scharfen Augen eine Antilopenherde, die im geweihten Land graste. Fragend sah sie ihre Eltern an, die ihr zunickten, und schon rannte sie den Hügel hinab. Simba biss sich nervös auf die Lippen. Er blickte sich um, ob jemand ihn beobachtete, dann näherte er sich heimlich Timon und Pumba. Passt auf, dass ihr nichts zustößt. Bald war Kiara kilometerweit entfernt und pirschte sich an die Herde heran. Plötzlich trat sie auf einen Zweig. Die scheuen Antilopen hoben die Köpfe und flohen sofort. Schnell folgte sie der Herde auf die andere Seite des Elefantenfriedhofs. Kiara war so mit der Jagd beschäftigt, dass sie Kovus Geschwister nicht bemerkte, die sich auf dem Elefantenfriedhof versteckt hatten. Komm jetzt, Nuka. Kiara ist schon auf der Jagd. Wir müssen uns beeilen. Geröstete Prinzessin, geröstete Prinzessin. Ganz schön heiß hier, oder bilde ich mir nur ein? Feuer! Mit brennenden Zweigen steckten die beiden heimtückischen Löwen das Gras an, direkt vor den Antilopen. Panisch floh die Herde. Jetzt kamen die Tiere und das Feuer direkt auf Kiara zu. Sie war in größter Gefahr. Vom Gipfel des Königsfelsens aus sah Simba dicken schwarzen Rauch aufsteigen. Er rannte den Berg hinunter. Nein, nein, Kiara! Bald war das Feuer überall. Kiaras einziger Ausweg war der Sprung in die Schlucht. Glücklicherweise landete sie mit den Pfoten auf einem Vorsprung. Doch wohin sollte sie nun fliehen? Da sah sie durch dichten Rauch den Schatten eines Löwen, der sich ihr näherte. Er kam ihr bekannt vor, doch er verhielt sich seltsam, fast so, als schliefe er. Ohne ein Wort nahm er Kiara auf seine Schultern und trug sie durch die Flammen zum Fluss hinunter. Kiara verlor das Bewusstsein. Der Fremde ließ sich mit ihr ins Wasser gleiten und schwimmend zog er ihren leblosen Körper hinter sich her, hinüber ans rettende Ufer. Dort hielt er inne, um auszuruhen. Wo bin ich? In Sicherheit. Im geweihten Land. Im geweihten Land? Nein! Warum hast du mich hierher gebracht? Was fällt dir ein? Mir fällt ein, dass ich gerade dein Leben gerettet habe. Ich hatte alles im Griff. Es war alles in Ordnung. Das sehe ich aber anders. Dann bist du eben blind. Kiara drehte dem Löwen ihren Rücken zu. Er ging herum und stand vor ihr. Sie versuchte, an ihm vorbeizugehen. Er versperrte ihr den Weg. Sie bespritzte ihn mit Wasser. Er spritzte zurück. Dieses Spiel hatten sie schon einmal gespielt. Was machst du da? Kovu? Bevor der Löwe antworten konnte, mischte Simba sich ein. Kiara! Vater, wie konntest du dein Wort brechen? Ein Glück, dass ich es getan habe. Beinahe hätte ich dich verloren. Du darfst nie wieder jagen. Nie wieder! Aber ich hatte alles im Griff. Auch wenn Kovu... Kovu? Plötzlich erschien Rafiki auf einem Felsen. Hey! Du! Wie kannst du es wagen, die Tochter des Königs zu retten? Du hast sie gerettet? Warum? Ich bitte ergebenst ein Mitglied deines Rudels. Nein! Du kommst aus dem Schattenland. Du wurdest verbannt. Ich habe das Schattenland verlassen. Ich bin ein Einzelgänger. Und ich bin ich. Beurteil mich danach. Oder soll ich für ein Verbrechen büßen, das ich nicht begangen habe? Ich halte mich an das Gesetz meines Vaters. Mein Urteil wird warten müssen. Wir werden sehen, wer du wirklich bist. Die kleine Gruppe machte sich auf den Weg zum Königsfelsen, mit Simba an der Spitze und Kovu am Schluss. Als sie an der Höhle ankamen, war es spät und viele der Löwinnen gingen hinein, um sich schlafen zu legen. Doch das war Kovu nicht gestattet. Simba ging vor dem Eingang auf und ab und versperrte ihm den Weg. Kovu musste unter freiem Himmel schlafen. Kovu, danke, dass du mich heute gerettet hast. An deiner Stelle würde ich das Jagen aufgeben, Prinzessin. Ohne mich wärst du draufgegangen. Was? Du würdest da draußen keine 3 Tage überleben. Oh, und du glaubst, dass du es besser kannst. Klar. Kiara? Oh, ich komme. Na gut. Zeig, was du drauf hast. Morgen früh geht's los. Mit dem größten Vergnügen. Aus der Ferne beobachteten Sira und Nuka die Szene. Oh, oh, oh, hast du das gesehen? Er hat sie laufen lassen! Also wenn ich das wäre... Psst. Die Rettung aus dem Feuer war perfekt und Simba ist drauf reingefallen. So. Je näher Kovu an die Tochter herankommt, desto näher kommt er Simba. Und kaum ist er mit Simba allein. Mit ausgefahrenen Krallen hieb Sira in einen Baum, dass die Fetzen flogen. Am nächsten Tag begann Kiaras Jagdlektion pünktlich im Morgengrauen. Ich war etwas laut, nicht wahr? Nur wie eine Herde Elefanten. Du atmest zu schwer. Ruhig. Fühle die Erde unter deinen Pfoten, damit sie nicht nachgibt und dich verrät. Jetzt kannst du den Meister bei der Arbeit sehen. Kovu zeigte ihr, wie es geht, indem er die Pfoten gefühlvoll auf den Boden setzte, sich duckte und schließlich über den Hügel davonspurtete. Kiara rannte hinterher. Sie fand den Meister Auge in Auge mit einem sehr nervösen Erdmännchen. Ah, friss mich nicht, bitte! Ich hab deinen Führer nicht gekannt. Ich meine Scar! Scar! Oh, wirklich ein toller Kerl, ein bisschen launisch, aber... Timon, was hast du hier verloren? Kiara, meine Rettung! Oh, hey, nein, diesmal sind wir dir nicht gefolgt. Hier gibt's nämlich das schmackhafteste Schlemmerbuffet im geweihten Land. Insekten, soweit das Auge reicht. Aber wenn man nicht vorher reserviert hat, dann... Los, haut endlich ab, ihr Aasfresser! Macht schon, husch! Husch! Timon versuchte, die gierigen Vögel zu verscheuchen, doch sie flatterten nur ganz kurz hoch. Also ging Pumba direkt auf sie los und griff an. Die Vögel flogen hoch, ließen Pumba unter sich durchlaufen und setzten sich seelenruhig wieder hin. Oh, Timon, ich werde langsam müde. Ich müsste endlich mal ein paar Pfund verlieren. Hey, warte, ich hab da eine Idee. Vielleicht kann er helfen. Was? Leihst du uns mal deine Stimme? Wie Konfetti stoben die Vögel auseinander. Schnell sprang Timon auf Pumbas Rücken und zusammen mit den Löwen jagten sie die Vögel quer über das Feld. Ja! Warum tun wir das? Gehört das zu eurer Ausbildung? Ausbildung? Das machen wir aus Spaß. Spaß? Du solltest erst einmal rauskommen. Spaß! Ja! Schließlich fand auch Kovu Gefallen an der Verfolgung und die vier trieben die Vögel wie Cowboys eine Rinderherde. Ja! Doch plötzlich brachten sich die Vögel hinter einer Gruppe von Nashörnern in Sicherheit. Nun waren es die Nashörner, die eine Treibjagd veranstalteten und die vier versuchten, den spitzen Hörnern und donnernden Hufen auszuweichen. Endlich entdeckten sie eine Felsspalte, in die sie schnell hineinkrochen. Die Nashörner rannten vorbei. Oh Mann, das haut einen ja um. Du bist schon in Ordnung, Kleiner. Hey. Schwer in Ordnung. Das Erdmännchen gab Kovu einen freundschaftlichen Klaps. Dann versuchten sich Timon und Pumba aus der Felsspalte hinauszuzwängen. Gut, alles gut. Vorsicht, Vorsicht. Ja, so ist richtig. Bei all dem Gedränge und Gedrücke wurde Kiara eng gegen Kovu gepresst, so dass sich ihre Nasen fast berührten. Entschuldigung. Verlegen blickten sie sich tief in die Augen. Die Welt um sie herum existierte plötzlich nicht mehr. Und verträumt blieben sie aneinander geschmiegt sitzen. Hey, kommt ihr nun oder was? Verträumt folgten sie den Freunden und den Rest des Tages bis tief in die Nacht hinein hatten sie nur Augen und Ohren füreinander. Sie räkelten sich im Gras und betrachteten den glitzernden Sternenhimmel. Oh, sieh nur, da ist eins, das aussieht wie ein kleines Häschen. Guck mal seine Ohren. Ja. Hey, da ist eins, das sieht aus wie zwei Löwen, die um ein Stück Fleisch kämpfen. Ich habe sowas noch nie gespielt. Wirklich? Ich habe das früher immer mit meinem Vater gespielt. Er sagt, dass die großen Könige der Vergangenheit da oben sind. Glaubst du, dass Scar da oben ist? Er war nicht mein Vater, aber er ist immer noch ein Teil von mir. Mein Vater sagt, da wäre eine dunkle Seite in Scar, der er nicht mehr entkommen konnte. Und wenn in mir auch eine dunkle Seite ist? Ein eiserner Ring der Angst schloss sich um sein Herz und Kovu sprang erschrocken auf die Pfoten. Doch tröstend rieb Kiara ihren Kopf an seiner Schulter und er entspannte sich wieder. Aus der Ferne sah Simba sie eng beieinander sitzen. Er war verwirrt. Da suchte er den Himmel nach Mufasa ab, ohne zu bemerken, dass seine Gefährtin Nala hinter ihm stand. Vater, was soll ich tun? Kovu ist einer von ihnen, Skars Erbe. Wie soll ich ihn akzeptieren? Simba? Ich wollte mir eben Rat von den großen Königen holen. Haben sie dir geholfen? Schweigsam wie die Sterne. Mein Vater würde nie... Oh, Simba, Simba. Du bestehst immer darauf, in die Pfotenstapfen deines Vaters zu treten. Vielleicht will Kovu das nicht. Was? Woher weißt du was? Ich kann sie doch von hier aus genauso gut sehen wie du. Lerne ihn doch besser kennen. Während Simba und Nala zum Rudel zurückliefen, kämpfte Kovu mit seinem schlechten Gewissen. Was hast du? Nichts. Kovu. Ich bin mein ganzes Leben ausgebildet worden, um... Nein, nichts. Ich muss jetzt gehen. Kovu, warte. Einen Moment zögerte er, doch er fand nicht den Mut, Chiara die Wahrheit zu erzählen. Also rannte er davon. Da erschien wie aus heiterem Himmel der weise Rafiki. Und wo willst du auf einmal hin? Na, nirgendwo. Ha, das denkst du, mein Freund. Wer war das? Ein Freund der Familie. Komm schon, folgt dem alten Rafiki, er kennt den Weg. Welchen Weg? Folgt mir, ihr werdet schon sehen. Beeilt euch. Kovu, komm schon. Chiara lief los und Kovu folgte ihr. Und so kamen sie in einen Teil des geweihten Landes, den beide überraschenderweise noch nie gesehen hatten. Dort gab es ungewöhnliche, leuchtende Blumen und einen wunderbar glitzernden Wasserfall, umgeben von üppigen Farnen. Freudestrahlend empfing sie Rafiki. Weißt du, wo jeder Affe singt, weil der Vollmond ihn so in Schwärmen bringt, wo der Lotusduft dich sofort bezwingt? Wer will, der kann es sehen, wo das Nilpferd von der Liane schwingt und das Nashorn eine Polonaise bringt, wo ein jeder Flamingo sich eng umschlingt, während Sterne spielen gehen. In Ruffendi sind die Früchte saftig süß, wo es himmlisch ist, überirdisch ist und du Glück im Herzen spürst. In Ruffendi sind deine Sorgen schnell passé, ein Liebespaar macht alles wahr, dein Herz zeigt dir den Weg. In Ruffendi, in Ruffendi. Der Vater steil und schief und der Sturz sehr weit und das Wasser tief, doch ihr seid zu zweit und ihr stürzt euch gleich in die Heiterkeit. Was Schöneres gibt es nicht. In Ruffendi sind die Früchte saftig süß, wo es himmlisch ist, überirdisch ist und du Glück im Herzen spürst. In Ruffendi sind deine Sorgen schnell passé. Ein Liebespaar macht alles wahr, dein Herz zeigt dir den Weg. Und hast du ihn entdeckt, dann ist alles klar. Oh, von Tanganyika bis Kilimanjaro, dieser Ort und Bendy, der ist überall. Oh, und das in jedem Licht. Willkommen in Ubendi. In Ubendi sind die Früchte saftig süß, wo es himmlisch ist, überirdisch ist und du Glück im Herzen spürst. In Ubendi sind deine Sorgen schnell passé, ein Liebespaar macht alles wahr, dein Herz zeigt dir den Weg. In Ubendi, in Ubendi, in Ubendi, in Ubendi. Inupendi. Gute Nacht. Gute Nacht. Glücklich schlüpfte Chiara in die königliche Höhle, wo Simba schon auf sie wartete. Als er ihr strahlendes Gesicht sah, konnte er ein Lächeln nicht unterdrücken. Schnell verließ er die Höhle, hinaus zu dem frierenden Kovu. Ganz schön kühl heute Nacht, was? Komm rein. Hinter einem dichten Busch lag Vitani und versuchte, ihren Bruder anzutreiben. Bring ihn um! Kovu, worauf wartest du? Bring ihn um! Kovu schaute von Simba zu Vitani, dann zurück zu Simba. Er war wie gelähmt. Langsam stand er auf und folgte Simba in die Höhle. Verächtlich knurrte Vitani. Dann rannte sie schnell zurück in das Schattenland, um Sira zu informieren. Bist du sicher? Hundertprozentig. Ich habe es selber gesehen. Kovu darf uns nicht verraten. Am nächsten Morgen ging Kovu nervös vor der Höhle auf und ab und überlegte, wie er Kiara alles erklären könnte. Na gut, ich muss es ihr heute sagen. Wo soll ich anfangen? Kiara, Sira hat sich gegen euch verschworen. Und ich war daran beteiligt, aber das will ich nicht mehr. Weil ich dich liebe. Sie wird es mir nie glauben. Aber ich muss es versuchen. Kovu stürzte in die Höhle, als Kiara gerade herauskam. Kiara, ich muss mit dir sprechen. Kiara! Da trat Simba aus dem Schatten heraus. Ich will nicht, dass du mit ihm sprichst. Ich will mit ihm sprechen. Ängstlich folgte Kovu dem König der Löwen und Simba führte ihn in die vom Feuer verwüstete Savanne. Ein trostloser Ort. Genau richtig, um über Scar zu reden. Scar konnte seinen Hass nicht vergessen und schließlich wurde er davon zerstört. Er war wirklich ein Mörder. Feuer mordet. Aber manchmal hat die Generation, die nachwächst, die Möglichkeit, es besser zu machen. Wenn man sie nur lässt. Siehe da, Simba. Sira. Was machst du denn hier draußen und so allein? Simba saß in der Falle. Er wirbelte herum, doch Siras Rudel hatte ihn eingekreist. Es gab kein Entkommen. Gut gemacht, Kovu. Genau wie wir es immer geplant haben. Du? Nein! Ich habe nichts damit zu tun! Attacke! Sofort griff das Rudel an und gemeinsam stürzten sie sich auf Simba. Ja. Er wehrte sich verzweifelt, doch die Übermacht war viel zu groß. Seine Feinde bissen sich in ihm fest und brachten ihm tiefe Wunden bei. Kovu versuchte Simba zu helfen, doch plötzlich stand er seiner Schwester gegenüber. Sie konnte er nicht schlagen. Vitani nutzte sein Zögern und gab ihm einen Stoß. Kovu fiel. Sein Kopf landete auf einem Stein und Vitani stürzte sich wieder ins Rudel. Jetzt haben wir ihn! Vitani warf sich auf Simba, der sich unter ihr wegrollte. Denkt an eure Ausbildung. Eine Einheit! Siras Rat kam zu spät. Simba durchbrach den Kreis und rannte die Schlucht hinunter. Er erreichte einen Stapel loser Holzstämme. Schnell kletterte er auf ihnen die Felswand empor, während Siras Rudel unruhig darauf wartete, dass er abstürzte, denn die Stämme wackelten gefährlich unter Simbas Gewicht. Plötzlich tauchte Kovu auf der Spitze des Felsens auf. Simba! Töte ihn, Kovu! Töte ihn! Sofort! Tu es! Ich tue es! Für dich, Mutter! Schon kletterte Nuka behend die Stämme hinauf. Mutter, kannst du mich sehen? Ich tue es für dich und ich tue es für mich. Er hatte den verletzten Simba schnell eingeholt und umklammerte dessen Hinterlauf. Nun kann ich endlich beweisen, was in mir steckt. Was? Nein! Doch da passierte es. Der Stamm, auf dem Nuka stand, brach entzwei. Nuka fiel und wurde unter einer Lawine von Baumstämmen begraben. Simba reagierte blitzschnell. Mit letzter Kraft sprang er nach oben, klammerte sich an einen Felsvorsprung und zog sich langsam hoch. Er war in Sicherheit. In der Zwischenzeit war Kovu nach unten gerannt, um seinem Bruder zu helfen. Er stürzte sich in den Holzstapel, doch Sira riss ihn wütend zurück. Sie selbst grub sich zu ihrem Sohn durch, der kaum noch am Leben war. Nuka. Tut mir leid, Mutter. Ich hab's versucht. Sira streichelte ihm beruhigend die Mähne. Doch Nuka, der sich danach immer gesehnt hatte, merkte es schon nicht mehr. Sein Kopf fiel zur Seite. Nuka. Traurig blickte Sira hinauf in den Himmel. Scar, wache über meinen armen Nuka. Zur selben Zeit schleppte sich Simba mühsam und unter großen Schmerzen nach Hause. Er wollte nur noch bei seiner Familie sein. Doch zum Glück sah Kiara ihn kommen, denn sie hatte schon sehnsüchtig auf die Rückkehr von Kovu und Simba gewartet. Vater? Vater! Sasu, hol Hilfe! Oh ja, Hilfe, natürlich! Sofort! Vater! Als Sasu wegflog, eilten Timon und Pumba zum König der Löwen. Simba, sag doch was! Was ist passiert? Kovu, eine Falle. Nein! Schon gut, Kumpel, wir kümmern uns um dich. Simba brach zusammen. Doch die treuen Freunde krochen unter ihn und trugen ihn schnell nach Hause. Mit einem solchen Beistand konnte Kovu bei seiner Familie nicht rechnen. Was hast du nur getan? Ich wollte nicht. Es war keine Absicht. Ich konnte nichts dafür. Ich habe nichts getan. Das ist es ja. Mit Nichtstun hast du dein Königreich verraten. Und damit auch Scar. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Du kannst nicht entkommen. Nuka ist deinetwegen tot. Nein. Du hast deinen Bruder getötet. Nein! Entsetzt wich Kovu zurück. Das Rudel drohte sich auf ihn zu stürzen. Doch Sira hatte anderes im Sinn. Simba hat mich das letzte Mal verletzt. Nun ist auch noch Kovu auf seiner Seite. Hört mir alle zu. Simba ist verwundet und schwach. Wir müssen sofort angreifen. Wir erobern sein ganzes Königreich. Mit Gewalt! Dem Rudel dürstete es nach Simbas Blut. Und diesen Moment nutzte Kovu zur Flucht. So schnell er konnte, hastete er zurück zum Königsfelsen. Als er dort ankam, wurde er nicht gerade freundlich empfangen. Mit gesenktem Haupt rannte Kovu davon und die Schmach der Verbannung brannte in seinem Herzen. Auch Kiara war verzweifelt. Sie versuchte noch einmal Simba umzustimmen, aber der blieb hart. Traurig schüttelte Rafiki den Kopf und seufzte tief. Vater, bitte denk noch mal drüber nach. Von nun an gehst du nirgendwo hin ohne Begleitung. Was? Das ist nicht... Du warst doch nur sein Vorwand. Nein, er liebt mich. Ich weiß es. Weil du meine Tochter bist. Du wirst den Königsfelsen nicht mehr verlassen. Du bleibst, wo ich dich im Auge behalten kann. Fern von diesem Kovu. Du kennst ihn doch gar nicht. Gut genug, um zu wissen, dass er ins Kars Pfotenstapfen treten will. Und ich muss in Mufasas bleiben. Du wirst niemals wie dein Vater sein. Kiara lief in die Höhle. Sie war so unglücklich wie noch nie in ihrem Leben. Sie musste Kovu unbedingt wiedersehen. Also schlich sie sich heimlich davon, ohne dass jemand sie sah. Dann rannte sie los, entschlossen, ihn zu suchen. Doch die Savanne ist groß. Die Suche schien aussichtslos. Aber Kiara war sicher, ihr Herz würde ihn finden. Und Kovu, meilenweit entfernt, fühlte dasselbe. In der heilen Welt kann man fröhlich sein, auf sich selbst gestellt und trotzdem nie allein. Unsere heile Welt schaffen wir zu zweit. Und steh ich auch alleine hier, gibt's irgendetwas tief in mir, das weiß, Liebe triumphiert. Ich bin nie allein mit dir, du bist an meiner Seite, die Nacht, die zum Tag wird, sind wir nur. Gab mir Kraft, weil weil sie viel stärker war. Eine heile Welt stellt dein Blick mir dar. Ist es wirklich schwer, es einzusehen und unser Glück auch zu verstehen? Denn nur Liebe triumphiert. Ich bin nie allein mit dir. Du bist an meiner Seite wie Nacht, die zum Tag wird. Sind wir endlich sah sie ihn, auf der anderen Seite der Savanne. Glücklich rannte Chiara ihm entgegen und Kovus Augen leuchteten hell, als er sie kommen sah. Sie stürzten aufeinander zu und umarmten sich liebevoll. Lass uns hier abhauen. Wir brennen zusammen durch. Und gründen dann unsere eigene Familie. Kovu, wir müssen zurückgehen. Was? Wo wir endlich zusammen sind? Trotzdem gehören wir zu unseren Familien. Wenn wir durchbrennen, werden sie für immer verfeindet sein. Das leuchtete Kovu ein. Er sah Chiara tief in die Augen und zog daraus die Kraft, die er brauchte. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Rückweg, ungeachtet des Sturms, der plötzlich losbrach. Sasu erreichte den Königsfelsen, als es zu regnen begann. Dort, in der Höhle, wurden gerade Simbas Wunden behandelt. Majestät, die Löwen des Schattenlandes greifen an! Bald sind sie hier! Es ist Krieg! Sasu, such Chiara! Wir rufen die Löwinnen zusammen! Schnell, beeilt euch! Simba eilte mit seinem Rudel den Angreifern entgegen. An der Antilopenschlucht trafen sie aufeinander. Sira und ihre Krieger standen auf der einen Seite, Simba und seine Armee auf der anderen. Über ihnen kreisten schon die Aasgeier. Es ist vorbei, Simba! Ich habe seit Jahren nur einen einzigen Traum. Ich warne dich, Sira. Geh nach Hause! Ich bin schon zu Hause. Attacke! Kratzt ihm die Augen aus! Brecht ihm das Kinn weg! Bringt ihn um! Weiter so! Es ist alles erlaubt! Als die Schlacht begann, erschienen Chiara und Kovu. Entsetzt blickten sie sich um. Waren sie zu spät gekommen? Der Kampf tobte und im wilden Getümmel konnten sie ihre Eltern einfach nicht entdecken. Sie waren ratlos. Und so fühlte sich auch Pumba. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Jetzt können wir nur noch eins tun, Pumba. Gewinnen, denn wir sind wie zwei Richtige im Lotto. Das ist unser Motto. Moment, unser Motto ist doch Hakuna Matata. Pumba, hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Wir brauchen ein neues Motto. Eha! Plötzlich starrten Timon und Pumba in das weit offene Maul eines feindlichen Löwen. Wie ich sagte, gehen wir Lotto spielen. Im Gewühl stand Nala plötzlich vor Kovus Schwester. Wo steckt denn deine hübsche Tochter, Nala? Vitani! Nala und Vitani stürzten aufeinander los. Trotz des Altersunterschiedes waren sie ebenbürtig. Zur gleichen Zeit wurde Simba gleich von mehreren Angreifern attackiert. Da ging Simba zu Boden. Sofort stand Sira vor ihm, um ihn zu töten. Simba! Jetzt hab ich dich! Doch bevor sie sich auf ihn stürzen konnte, sprangen ihr zwei Schatten entgegen. Kovu und Chiara stellten sich zwischen Sira und Simba. Chiara? Kovu! Aus dem Weg! Geh zur Seite. Doch die beiden rührten sich nicht. Vater, das muss ein Ende haben. Jetzt wandte sich Sira an Kovu. Du bist noch schwächer, als ich dachte. Geh mir aus dem Weg! Kiara, nichts tun. Simba auch nicht. Nicht, solange ich hier bin. Halt dich bitte da raus. Ruhig näherte sich Kiara ihrem Vater. Ein weiser König sagte mir einmal, wir sind eins. Damals habe ich ihn nicht verstanden. Jetzt tue ich es. Aber die... Die? Wir. Sieh sie dir an. Sie sind doch wir. Oder siehst du einen Unterschied? Simba blickte sich um und sah Dutzende von abgekämpften Löwen. Man konnte wirklich nicht sagen, wer zu welcher Seite gehörte. Simba verstand, was Kiara ihm sagen wollte. Stolz schaute er in ihr junges Gesicht. Er war bereit, den Kampf einzustellen. War Sira das auch? Vitani, jetzt! Nein, Mutter. Kiara hat recht. Genug. Schon ging Vitani zu Kovu und stellte sich neben ihn. Sira war schockiert. Wenn du nicht kämpfen willst, dann wirst auch du sterben. Doch damit war Siras Rudel nicht länger einverstanden. Einer nach dem anderen wandte sich von Sira ab. Wohin geht ihr? Kommt zurück! Sieh es endlich ein, Sira. Die Zeit ist gekommen, die Vergangenheit zu vergessen. Ich werde niemals vergessen! Ich tu's für dich, Scar! Ja! Verzweifelt griff Sira Simba an, doch Kiara warf sich dazwischen. Fest umklammert rutschten die Löwinnen plötzlich über die Felswand. Oh. Kiara! Hals über Kopf fielen sie den steilen, steinigen Hang hinab. Kiara! Hilflos starrten die Löwen in die Schlucht, doch Simba suchte bereits einen Weg. Kiara! Ah! Die stürzenden Löwinnen wurden voneinander getrennt. Sira rollte weiter den Hang hinab, doch Kiara landete ein Stück über ihr auf einem Vorsprung. Halt dich fest, Kiara! Da hörte Nala in der Ferne ein seltsames Geräusch. Es klang wie Donner, nur tiefer. Der Fluss brach sich seinen Weg durch die Schlucht. Die Wassermassen kamen immer näher. Simba! Simba, der Fluss! Schnell sprang Simba von Vorsprung zu Vorsprung und versuchte, seine Tochter zu erreichen, während Kiara versuchte, Sira zu retten, die sich ein Stück unter ihr mit den Krallen an die Felswand klammerte. Sira, gib mir deine Pfote! Überrascht sah Sira zur jungen Löwin auf, die ihr verzweifelt die Pfote entgegenstreckte. Sie konnte nicht glauben, dass Kiara ihr wirklich helfen wollte. Sie zögerte. Und da geschah es. Sira rutschte. Wenn sie nur Halt finden könnte. Doch dann... Sira stürzte rückwärts in den Fluss und wurde von den tobenden Wassermassen mitgerissen. Traurig blickte Kiara ihr nach. Da erschien ihr Vater auf dem Felsen über ihr. Kiara. Papa. Ich hab's versucht. Simba reichte ihr seine Pfote und gemeinsam kletterten sie nach oben, wo alle unruhig warteten. Kiara. Wow, das war wirklich mutig, Kiara. Ja! Kovu. Oh, Kiara. Die beiden fielen sich in die Arme. Kovu, ich hatte Unrecht. Du gehörst hierher. Gehen wir nach Hause. Wir alle. Simba und alle anderen Löwen, auch Siras Rudel, versammelten sich auf dem Königsfelsen. Dort segnete Rafiki Kovu und Kiara und alle sahen gerührt und voller Freude zu. Wir lieben solche Augenblicke. Ja. Lieben. Nicht mögen. Lieben. Dann führten Simba und Nala das frisch vermählte Paar im Kreis der Tiere herum und alle verbeugten sich vor ihnen. Simba strahlte vor Stolz und brüllte sein Glück in die Savanne hinaus. Da schlossen sich Kovu, Nala und Kiara ihm an. und alle Tiere freuten sich mit ihnen und jubelten glücklich. Plötzlich teilten sich die Wolken. Ein warmer Sonnenstrahl brach durch und überbrachte Simba eine Nachricht. Gut gemacht, mein Sohn. Wir sind eins.